Die ersten Computer, man kennt die Bilder, füllten Räume bis zur Decke und verlangten ein ganzes Team an Ingenieuren, um kleinere Operationen ausführen zu können. Auch in der Musikelektronik, die Mitte der 60er Jahre durch Robert Moogs Entwicklung des spannungsgesteuerten Synthesizers die Schallmauer durchbrach, bedurfte es eine Weile, bis die ersten handlichen Geräte einsatzbereit waren. Ältere Jahrgänge erinnern sich vielleicht noch an die einschlägig belasteten Experimentalrocker Emerson, Lake & Palmer, die auf der Bühne vor allen Dingen damit beschäftigt waren, die Kabelstränge ihrer modularen Steckfeldsysteme zu ordnen. Heute passen komplexe Algorithmencomputer und Filtersysteme mühelos in die genormten 19 Zoll Einschubracks. Die oftmals schon ab Werk vorgekauten Klangoptionen sind bequem per Knopfdruck abrufbar. Doch Zeiten des Hochglanzes haben es generell an sich, wieder das Interesse an Patina zu wecken. Der Kölner Komponist Hans-Weg Koch etwa bedient sich bei seiner neuesten Performance vor allem der Dinge, die unser digitales Zeitalter als nutzlos und oder überaltert ausrangiert hat. Aus dem reichen Vorrat einer Entsorgungsfirma für Büroelektronik fischt er sich bei Bedarf einige Schätzchen heraus, die er aufschraubt und mit einigen Drähten quasi wiederbelebt. Also das Instrument besteht im Wesentlichen aus einer signalerzeugenden Gruppe. Das sind drei Hallgeräte, die miteinander in Rückkopplung gebracht sind. Und in diese Rückkopplungsschleife wird als Blackbox ein Computerwrack oder ein Computerleichnam geschaltet. Das heißt, ich gebe das ein Signal rein und nehme auch wieder eins ab. Und das wird durch die Bausteine in dem Computer, über die ich gar nicht so genau Bescheid weiß, deformiert und transformiert und steuert dann auch diese Rückkopplung wieder, die ich ein bisschen modifizieren kann. Das, was da passiert, das greife ich ab und gebe an die Saalanlage. Mit dieser Blackbox mache ich Manipulationen im Innenleben. Ich halte Drähte ran, verursache Kurzschlüsse und dadurch, dass ich die Möglichkeit habe, die Stromzufuhr zu drosseln, bringe ich auch Stabilisierungen, die in der Blackbox vorgesehen sind. Also normalerweise sind Computernetzteile stabilisiert, bringe ich zum Austitschen und erzeuge damit unkontrollierbare Reaktionen innerhalb des Geräts. Also auch Gerätsreaktionen, die nicht vorgesehen sind von den Leuten, die das konstruiert haben. Beim Computerleichnam mit Live-Elektronik, so der Titel der Performance, balanciert Hans-Weg Koch ganz bewusst zwischen Strategie und Zufall auf der Suche nach dem Deus in Machina. Es ist, so meint der Komponist, als ob ein Kind an einer Box rüttle und darauf herumklopfe, um zu erkunden, was wohl möglicherweise darin stecken könnte. Dabei ist der Aspekt des Low-Tech schon aus Pietätsgründen zentral. Eine neue, leistungsfähigere Computerplatine wird nicht unbedingt besser klingen als ein ausgemustertes Uraltmodem. Ihre mögliche Zerstörung durch Stromschlag aber wäre weitaus bedauernswerter. Dass der Computerleichnam auf einem Festival für improvisierte Musik bestens aufgehoben ist, liegt in der Sache selbst. Durch die schrittweise Zerstörung der Geräte und weitere klangliche Veränderung, etwa durch Erwärmung der Bausteine, bleibt letztlich ohnehin nur die Möglichkeit zum fortgesetzten Live-Experiment. Denn was eben noch funktionierte, mag gleich schon keinen Mucks mehr von sich geben.